Ich gab mir keine Ware, alle haben's gesehen, doch niemand verlor ein Brot. Du musst sterben, weil du ein Deutscher warst. Sterben an diesem Schicksalsschlag. Sterben, weil du ein Deutscher warst. Du musst sterben, weil du ein Deutscher warst. Sterben an diesem Schicksalsschlag. Sterben, weil du ein Deutscher warst. Du musst sterben.